You may. We'll be right back. Hits Live. Wir übertragen die Mayday 2002 live aus den Dortmunder Westfalenhallen bis morgen früh um 6 Uhr. Das ist Soundfan DJ Jumek aus Slowenien. Er legt auf in Halle 1, genau auf der Kanzel, auf der bis vor wenigen Minuten noch Thomas Schumacher aus Bremen aufgelegt hat. Und Thomas ist jetzt zu mir gekommen hier in den Ü-Wagen vor der Westfalenhalle. Namen Thomas, wie war's für dich? Prima, prima. Das ist ja ein sparsamer Kommentar, so sparsam wie deine Gesten auf der Kanzel, ne? Fandst du das so sparsam? Ja, im Vergleich zu deinem ravenden Masse, die immer Hände hoch und so und du immer nur so einen Finger oder so, oder? Oh, ich fand, das war so angemessen. Also das ist mein Style, so mit den Leuten umzugehen, ein bisschen zu animieren. Aber ich sag auch immer, ich bin sicherlich da, um ja so eine Art Dienstleister auch, aber sicherlich nicht Animateur. Und da muss man immer so die Mischung finden. Aber also ich fand's absolut genial. Genial, fanden wir es auf jeden Fall auch vom Sound her. Was war für dich so das Feeling, als du da aufgelegt hast, als du auf die Kanzel kamst? Du bist zum ersten Mal auf der Mayday und dann gleich in der großen Halle. Ja, ich muss ja sagen, es ist ja nicht meine erste Mayday. Als DJ die erste, aber als Raver, der ich natürlich irgendwo auch bin, war es, glaube ich, die dritte oder vierte. Aber es ist lange her. Ich weiß auch nicht, ich bin reingekommen, ich war ein bisschen unsicher, ob der Uhrzeit, ziemlich früh, 20 nach 8. Aber die Halle war schon ziemlich gut voll und ich glaube, nach den ersten beiden Stücken war es einfach rappelvoll und alle sprangen hoch und dann war es einfach ein Flow und hat tierisch Spaß gemacht. Keine Spur von Nervosität. Bisschen. Hast du eigentlich deinen Anzug? Du hast ja, muss ja sagen, hier einen schönen karierten Anzug an. Hast du den beim Auflegen auch angehabt? Du hast die Jacke abgelegt. Die Jacke habe ich natürlich abgelegt. Für dich aber auch dann eine schweißtreibende Angelegenheit da aufzulegen, oder? Klar, vor allen Dingen, wenn du die Scheinwerfer im Rücken hast, irgendwie, damit du schön ausgeleuchtet bist fürs Fernsehen. Aber das gehört auch dazu zum Tanzen und zum Auflegen schwitzen. Und was ist das für ein Feeling, dann so zu stehen, die ravende Masse vor sich zu haben? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute du bereits mal aufgelegt hast, aber jetzt hier vor so vielen bestimmt noch nicht. Und dann dein unter dem großen Mayday-Logo und dann da steht dein riesiger Name darüber, Thomas Schumacher. Was ist das für ein Feeling? Fühlt man sich dann so, oi, Star oder was ist das? Nö, weniger. Also ich habe auch schon von mehr Leuten aufgelegt, aber das spielt auch gar nicht so die Rolle. Ich denke, es ist so ein bisschen das Gefühl, wie du damit rangehst. Und ich versuche mir auch zum Beispiel so blickkontaktmäßig Leute in den vorderen Reihen rauszusuchen, mit denen ich kommuniziere, weil einfach so eine anonyme Masse gibt mir nicht so viel. Also es ist natürlich beeindruckend, das zu sehen, aber mir bringt es mehr, wenn ich mit Leuten so ein bisschen Augenkontakt halte und die lächeln mich an und ich habe das Gefühl, ja, da gibt es Leute, die wirklich das direkt wahrnehmen, was ich mache. Es war ja brutal laut da drin und ist ja auch jetzt noch brutal laut. Und du hast gerade, du kommst hier rein und sagst, hast du irgendwie einen kleinen Hörsturz oder was? Wir wollen es ja nicht hoffen, aber hast... Nein, kein Hörsturz, also dieser klassische Piepton bei 2 bis 4 Kilohertz, den du hast, wenn es ein bisschen zu laut war. Wobei, mein Problem, als ich reinkam, da waren so die Nitten doch von dem Vor-DJ sehr aufgerissen und da hat es mir so ein bisschen das Ohr weh getan. Und dann bin ich auf die Bühne und das Erste, was ich gemacht habe, war einfach so ein bisschen die Mücken rausnehmen und dann war es, denke ich, auch ziemlich okay. Weil die Lautstärke ist schon gut heute Abend. Irgendwie, man muss halt aufpassen, dass es nicht so schmirgelt in den Ohren, wie man so schön sagt. Und ravest du jetzt noch weiter oder was geht für dich heute Nacht noch? Bierchen hast du schon in der Hand? Ja, sicherlich. Ich meine, Tag der Arbeit irgendwie, ne? Also es muss gefeiert werden. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man früh dran ist. Ich kann mich jetzt entspannen, mir meine Kollegen angucken, mich gehen lassen, daneben benehmen, das ganze Programm. Auf wen freust du dich am meisten? Oh, auf wen freue ich mich am meisten? Gute Frage. Miss Kitten und der Hacker bin ich super heiß drauf in der Main Hall. Takio Ishino ist auch immer für eine Überraschung gut und ansonsten werde ich aber auch mal in die anderen Hallen gehen, ein paar Kollegen abchecken. Und genau das tun wir auch bei 1 Live. Wir decken alle Hallen ab, 1, 2 und 3. Wir bleiben erstmal noch ein paar Minütchen in Halle 1 mit DJ Jumek. Das war Thomas Schumacher hier live bei 1 Live. Wir senden live bis 6 Uhr morgen früh von der Mayday 2002 aus Dortmund. 1 Live. Mayday 2002 mit U-Mac. Live aus der Westfalenhalle Dortmund. We'll be right back. live